Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Zum Auftakt wenden wir uns aber erstmal der Kontroverse um Glyphosat zu. Sie erinnern sich, Glyphosat, das ist eins der meistverkauften Unkrautvernichtungsmittel. Und weil seit einigen Monaten der Verdacht im Raum steht, es sei möglicherweise krebserzeugend, prüft die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit derzeit, ob das Mittel vom Markt genommen werden sollte. Manche Experten sagen, besser wär's, denn sicher ist sicher. Andere sagen, bloß nichts überstürzen. In Berlin findet diese Woche ein großer internationaler Kongress für Pflanzenschutz statt. Mitorganisiert hat ihn Professor Holger Deising von der Universität Halle, der zugleich auch Präsident der Deutschen Pflanzenschutzgesellschaft ist. Ich habe ihn vorhin gefragt, wie sehr der Streit um Glyphosat die versammelten Fachleute in Berlin umtreibt. Das ist durchaus ein großes Thema, allerdings nicht in dem Sinne, wie es in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, also so, dass man sehr besorgt ist, sondern auf dieser Tagung wird versucht, sehr wissenschaftlich mit diesem Thema umzugehen. Und aus dem Grunde ist es kein wirklich negatives Thema auf der Tagung. Spannend ist ja das Drumherum, weil letztlich ja Wissenschaftler in diesem speziellen Fall zu sehr unterschiedlichen Aussagen kommen. Fassen wir es vielleicht nochmal kurz zusammen. Die Krebsforscher der WHO kamen im März zu dem Schluss, Glyphosat ist wahrscheinlich krebserzeugend. Die Fachleute der Bundesanstalt für Risikobewertung in Berlin dagegen vermeldeten im Juli in einem Bericht an die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA, Glyphosat ist nicht krebserzeugend. Da gibt es offenbar einen Widerspruch. Wer hatte nun recht? Das kann man so nicht sagen. Dazu muss man die Daten sehen. Man braucht wissenschaftliche Daten, um eine sachliche Entscheidung herbeizuführen. Ich wehre mich gegen diese Hysterie, die entsteht. Wir haben, wie Sie es gesagt haben, ein Bundesinstitut für Risikobewertung. Und in diesem Institut sind Wissenschaftler, die Daten sehr sorgfältig ansehen. Denen muss man auch diese Entscheidung überlassen. Wenn man jetzt Menschen fragt, ob sie diese Sorgen teilen, natürlich teilt man diese Sorgen, aber Hysterie ist nicht angebracht. Man braucht wissenschaftliche Daten. Und nur dann, wenn man die hat, kann man vernünftig entscheiden. Das Verzwickte an der Situation ist ja, dass da zwei durchaus renommierte Forschergruppen zu so unterschiedlichen Urteilen kommen. Wie kann das denn sein? Ich bin nicht so sicher, ob das so unterschiedliche Beurteilungen sind. Denn wie Sie es vorhin gesagt haben, wahrscheinlich oder möglicherweise krebsgefährdend, das impliziert bereits, man braucht weitere Untersuchungsverfahren und man hat heute ja auch durchaus Methoden, die vielleicht sehr viel besser geeignet sind als diejenigen, die vor einiger Zeit noch eingesetzt wurden. Wenn wir jetzt Pflanzenschutzmittel zulassen wollen, dann beginnt es natürlich zunächst mit einer Entwicklung von Pflanzenschutzmitteln und wir sprechen hier von ungefähr 150.000 Substanzen, die zunächst getestet werden. Und nur eine von ungefähr 150.000 Substanzen schafft es an den Markt. Man muss dazu auch sagen, dass Pflanzenschutzindustrien, die solche Mittel entwickeln, insgesamt deutlich mehr als 200 Millionen Euro aufwenden müssen, um ein Mittel überhaupt zur Zulassung zu bringen. Dabei ist jeweils ein Drittel von dieser Summe, also ungefähr 70 Millionen Euro, notwendig, um Sicherheitsforschung toxikologischer Art zu machen. Zum einen um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen und zweitens auch um ökotoxikologische Daten zu erheben. Eine solche Industrie forscht intensiv an solchen Fragen, um zu vermeiden, dass nachher solche Unfälle passieren. Natürlich muss man ernst nehmen, wenn Sorgen entstehen. Das ist ganz klar. Aber dafür hat der Gesetzgeber natürlich auch die Möglichkeit geschaffen, die Zulassung für Mittel wieder zurückzuziehen. Insofern begrüße ich sehr, dass es jetzt zur Diskussion um dieses Glyphosat-Thema kommt. Und ich bin ehrlich gesagt gespannt, wie sich diese beiden großen Behörden entscheiden. Entscheidend für die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit ist ja letztlich das Urteil der Bundesanstalt für Risikobewertung. Haben Sie Einblicke, stehen die Kollegen dorthin jetzt arg unter Druck, ihre Empfehlung vielleicht zu überarbeiten, wo es jetzt doch ordentlichen Gegenwind eben von den Krebsforschern der WHO gibt? Die Kollegen werden sicherlich unter Druck stehen, weil die Öffentlichkeit eine Entscheidung erwartet. Ich bin nicht sicher, ob dabei die Einschätzung von anderen Institutionen eine Rolle spielen wird. Aber das müssen wir wirklich den Wissenschaftlern dieses Bundesinstituts für Risikobewertung überlassen. Der jährliche Umsatz mit Glyphosat wird von Fachleuten auf 5,5 Milliarden Euro beziffert. Vor dem Hintergrund ist es natürlich klar, dass die großen Hersteller ein Verkaufsverbot für eine schlechte Idee halten. Aber Wie gut kämen eigentlich die Landwirte ohne diesen Unkrautvernichter klar, falls es je zu einem Verbot käme? Drohen dann wirklich Ernteeinbrüche von 5-10% in Deutschland, wie mancher Fachmann vorhersagt? Das ist durchaus realistisch, diese Einschätzung, denn Sie müssen sich vor Augen halten, dass ungefähr ein Drittel der Ernteverluste auf Unkrautkonkurrenz zurückgeht. Also wenn Sie Unkraut so wachsen lassen, ohne für die Kontrolle zu sorgen, dann müssen Sie bis zu 30% Ernteausfall erwarten. Und wenn ein zentrales Mittel wegbricht, dann sind diese Einschätzungen, die Sie eben genannt haben, durchaus nicht unrealistisch. Das heißt, man könnte den Wegfall von Glyphosat im Ernstfall, wenn es dazu käme, nicht kompensieren mit anderen Mitteln? Es ist schwer kompensierbar. Sagt Professor Holger Deising von der Universität Halle, den wir auf dem großen Pflanzenschutzkongress in Berlin erreicht haben.